die Hälfte. Will dir eins eins so? Will dir eins eins so? Keiner von uns wird dir helfen. Keiner von uns wird dir helfen. Will dir 1-1-0, ja, will dir 1-1-0, ja, keiner von uns wird dir helfen, ja, keiner von uns wird dir helfen, ja, will dir 1-1-0, ja, will dir 1-1-0, ja, keiner von uns wird dir helfen, nein, nein, keiner von uns wird dir helfen, ja. Will dir 1-1, Dicker, mach dich ein auf Hass, Dicker, bleib mal lieber brav, denn meine Knarre ist scharf, machst du Fakten, ja, dann bist du bestraft. Jetzt ruf die Bullen, Dicker, los, bis sie hier sind, bist du tot, von wegen die helfen in Not, ja. Ja, du singst bei den Bullen wie Ashanti, bin auf der Flucht von einem Manchi. Schnell nimm die Beine in die Hand, ja, ja. Du bist ein Hund, du zeigst mich an, ja, ja. Lauf, lauf, Forrest, lauf. Nein, ich geh nicht in den Bau. Mach mich lieber aus dem Staub, ja, ja. Mach mich lieber aus dem Staub. Will dir eins, eins, so? Will dir eins, eins, so? Keiner von uns wird dir helfen. Keiner von uns wird dir helfen. Will dir eins, eins, so? Will dir eins, eins, so? Keiner von uns wird dir helfen. Keiner von uns wird dir helfen. Ja, will dir 1-1-0, ja, keiner von uns wird dir helfen, ja, keiner von uns wird dir helfen, ja, will dir 1-1-0, ja, will dir 1-1-0, ja, keiner von uns wird dir helfen, nein, nein, nein, keiner von uns wird dir helfen, ja, will dir 1-1-0. Tausend Verbrecher chillen vor meiner Tür, komm nicht hierher, besser ich komm zu dir, denn wir beide kommen aus verschiedenen Welten. Nein, auch die Bullen können dir hier nicht helfen. Wer du bist, interessiert hier keinen. Auch nicht, wie viele ihr seid. Tag und Nacht stehen sie hier bereit und nehmen dir deins, weil ihres nicht reicht. Guck, diese Opfer macht's wieder zu leicht. Alles weg, seine Schuld. Wenn er Glück hat, kommen zwei, drei Bullen. Also Motherfucker, will die 1-1-0. Will dir 1-1-0? Will dir 1-1-0? Keiner von uns wird dir helfen. Keiner von uns wird dir helfen. Will dir 1-1-0? Will dir 1-1-0? Keiner von uns wird dir helfen. Keiner von uns wird dir helfen. Will dir 1-1-0, ja, will dir 1-1-0, ja, keiner von uns wird dir helfen, ja, keiner von uns wird dir helfen, ja, will dir 1-1-0, ja, will dir 1-1-0, ja, keiner von uns wird dir helfen, nein, keiner von uns wird dir helfen, ja, will dir 1-1-0.